Was für ein Beat and Pace. Es ist Psycon, es ist Smacker Rap Records. Es ist 2008, willkommen im Track. Mein erstes Release, check es aus. Gib mir das Mikro und ich sag hallo. Was ist Rap, Ironie oder eine Frage des Flows? Ich stell mich kurz vor, Psycon AK Dani M. Der Fakt, dass ich noch nichts released hab, der Grund, dass ihr mich doch nicht kennt. Ich habe mich die letzten Jahre nicht so sehr bemüht um Rap, ich übte in der LBA. Jetzt klappt's beim Flow, ich füg mich nett in euer Rap-Klischee ein. Trotzdem heißt es, der Typ ist fresh. Sogar dein Deutschlehrer sagt dir, ich bin auch nicht typisch Rap. Ich bin ein Sprachtalent, du kannst in meinen Texten verglichen zu all den Rappern noch Präpositionen und Prädikate erkennen. Ich bin dope, wenn ich am Mic meine Lage erkenne. Ja, sie sagen über mich, ich sei ein Studio-Rapper. Doch meine Tracks pumpen auch live, so wie Ludacris Banger. Ich hab'n Traum, ich steh beim Splash unter dem Flutlicht und brenne. Und warum ich nicht laufen release, ich geh zur Schule, ihr Penner. Also schau mich an, flash dich, dass dieser Junge jetzt Sound rausbringt. Bin ich mehr dieser Taugenix, ich kenn Texte jetzt auswendig und trau mich jetzt auf der Bühne zu stehen. Ich bin älter, hab gelernt, über Gefühle zu reden. Also kenn mich und weiß, dass ich nicht zu bändigen bin. Ähnlich ist es soweit und ich hab mir ein Traum erfüllt. Kenne mich jetzt besser als ihr zuvor und ich bin auf dem Weg, um weiterzukommen. Ich heiß euch willkommen. Ich versuch mich durchzusetzen in einer Welt, wo Beef gleich Erfolg ist. Geht zum nächsten besten Rapper, erzähl ihm, dass er niemals Gold kriegt. Ich fühl mich verfolgt, ich bin nicht mehr frei von Gelaber und muss mich wohl daran gewöhnen, als Rapper Hater zu haben. Also rede nicht mit dir und gib dir lieber den Serum. Lehn dich zurück, es ist legal, meine Lieder zu saugen. Ich hoffe, dass ihr hier jetzt mal aufdreht und auch, dass jeder das Tape lädt. Denn es zu hören ist Grund genug, dass man auch gerne mit Rates lebt. Na, dann lass mal hören. Ich bin lieber jetzt hier, belief euch wie an der Bar, so ein Keeper mit Rum und Tequila. Doch ich komm mit Tracks aus und message die Fans und jetzt bin ich besser und ich komm in Action. Also hör mir mal zu, spring, hör den Fluss. Nenn das doch Flow mit dem Hören die Kuh. Ich höre nie zu, wenn die Blöden versuchen sich Burner zu fluchen, verblöde die Jugend. Jeder von meinen, eure Flows sind so alt und ich kenn sie schon, wer sie auf jedem Handy kommen und endlich glaubt man an.